Eingedenk dieser Heldengestalt schreiten wir den Weg in die deutsche Zukunft, voller Vertrauen auf den Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler.